Kundgabe 3726. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.03.1946. Sorge um die Seinen. Es werden die Meinen jederzeit zu erkennen sein an ihrer Gebefreudigkeit, an ihrer geistigen Einstellung und am Bekennen meines Namens auch der Welt gegenüber. Denn sie werden sich nicht scheuen, einzutreten für mich und meine Liebelehre, so dass gegnerische Wirken immer offensichtlicher wird und die Menschen immer mehr in Lieblosigkeit versinken, also sich entfernen von mir. Meine Kinder aber wissen, dass ihre Mitmenschen in größter geistiger Gefahr sind und dass ihnen Aufklärung überaus nötig ist. Also treten sie auch hervor und sie verheimlichen nicht ihre Einstellung zu mir, ihrem Gott und Vater von Ewigkeit. Wer an mich glaubt, der fürchtet sich auch nicht, dies zu bekennen vor der Welt. Wer an mich glaubt, der lebt auch nach meinem Willen und erhält stets und ständig die Verbindung mit mir aufrecht. Also gehört er zu den Meinen, die am Ende wohl hart bedrängt werden, aber durch ihren Zusammenschluss mit mir doch die Stärkeren sind und bleiben werden, bis der letzte Tag gekommen ist. Denn die Meinen verlasse ich ewiglich nicht, und sie werden dieser meiner Verheißung ungezweifelt Glauben schenken, weil sie schon erweckten Geistes sind und der Geist in ihnen sie das Gleiche lehret, was ich kundgebe den Menschen durch mein Wort. Je härter die irdische Not an sie herantritt, desto mehr werden sie erfüllt sein von meiner Kraft. Denn ich nehme mich der Meinen zur Zeit des Endes ganz besonders an, auf dass sie mir treu bleiben und dem Gegner Widerstand leisten können. Darum brauchen die Meinen sich nicht sorgen, wie sie die kommende Zeit bestehen werden. Irdisch und geistig sorge ich für sie, die ihre Willensprobe auf Erden mir gegenüber schon abgelegt haben und die ich daher nicht mehr prüfen will, sondern sie nur noch benötige, um der Mitmenschen willen, auf dass diese erkennen können, welche Kraft im Glauben liegt an mich, an Jesus Christus, den Sohn Gottes und Erlöser der Welt. Sie sollen bis zum Ende noch die Möglichkeit haben, diesen Glauben zu gewinnen. Und darum müsstet ihr, meine gläubigen Kinder, ihnen den Beweis liefern und durchhalten bis zum Ende. Und darum versehe ich euch mit großer Kraft, weil Übermenschliches von euch verlangt wird, dass ihr aber auch darum werdet leisten können, weil ich bei euch bin und ihr mit meiner Kraft also wirken könnet. So ihr zu den Meinen gehöret, könnet ihr jede Sorge fallen lassen. Und zu den Meinen gehört ihr, so euer Herz sich mir zuwendet, im Verlangen nach meiner Liebe, nach meiner Gnade, nach Wahrheit, nach dem ewigen Leben. Denn dann wandelt ihr euch im Erdendasein meinem Willen entsprechend. Dann seid ihr in Wahrheit meine Kinder, die ich nicht verlassen werde, die ich väterlich betreue bis zum Ende und sie dann zu mir hole, um ihnen die Leidenszeit auf Erden zu vergelten mit Seligkeit. Amen.